Legende Nummer 25. Die digitale Revolution macht uns alle arbeitslos. Der Staat muss daher die Arbeit verteilen. Das Argument, dass Maschinen uns alle ersetzen und arbeitslos machen, höre ich nun wirklich seit meiner Kindheit. Und die ist nun schon bald 50 Jahre her. Dass an diesem Argument irgendwas faul sein musste, ist mir allerdings auch schon in der Schule aufgefallen, als im Geschichtsunterricht die Bewegung der Maschinenstürmer des 19. Jahrhunderts und die fundamentalistische Opposition gegen die Erfindung des Webstuhls Thema waren. Damals wurde auch schon gepredigt, dass die Mechanisierung den Menschen die Arbeit wegnehmen würde. Das Gegenteil war wahr. Richtig ist es natürlich, dass die Arbeit, die die Menschen bisher durchgeführt haben, mit der Erfindung neuer Produktionsmethoden in der Regel wegfällt. Wir müssen also dann etwas Neues lernen. Was soll daran schlecht sein? Seit der Mechanisierung des 18. und 19. Jahrhunderts sind viele Wellen des technischen Fortschritts über die Menschheit hinweggezogen. Keine einzige dieser Wellen hatte zur Folge, dass uns die Arbeit ausging, aber jede dieser Wellen war begleitet von der unerschütterlich vorgetragenen Behauptung vom Ende der Arbeit. Dennoch werden sich einige nicht davon abhalten lassen, die Forderung aufzustellen, dass der Staat bei diesem Übergang helfen müsse. Mit Verlaub. Aber wenn es genau eine Hilfe gibt, die wir dabei nicht brauchen, dann die einer unfähigen, korrupten und selbstverliebten Politikerklasse. Lassen Sie mich ein paar Beispiele technischer Upgrades geben, die mit dem technischen Fortschritt der Wirtschaft vergleichbar sind, und dazu eine simple Frage stellen. Wen beauftragen Sie damit? Sie wollen Ihren VW Golf von 50 PS auf einen 8-Zylinder-Boliden tunen, inklusive Fahrwerks- und Designanpassungen. Beauftragen Sie damit eine Tuningfirma oder einen Politiker aus Berlin? Sie wollen Ihren alten Holzofen durch eine Gaszentralheizung ersetzen. Beauftragen Sie damit einen Heizungsbauer oder einen Politiker aus Brüssel? Sie wollen Ihre undichten Fenster abdichten lassen. Beauftragen Sie damit einen Fensterbauer oder den Herrn Wirtschaftsminister? Sie sehen, worauf ich hinaus will. Wir bauen etwas um. Wir tun das als Gesellschaft. Millionen von Menschen und Unternehmern, Ingenieuren, Tüftlern und Arbeitnehmern arbeiten daran mit ihrem Können mit. Wollen Sie ihnen das anvertrauen oder einer Schar Politiker, die es im Leben außerhalb ihrer parteipolitischen Sprechblasen zu nichts gebracht hat? Eben. Indem wir alle neu lernen, uns auf das Neue einlassen, begeben wir uns auf eine Reise zu mehr Wohlstand, zu mehr Wissen, zu mehr persönlicher Weiterentwicklung und Autonomie. Dass das nichts Neues ist, zeigt eine Aufstellung der Sektoren in den Vereinigten Staaten von Amerika und ihre Entwicklung vom Jahr 1850 bis heute. Für jeden Rückgang der Beschäftigung in einem Sektor gab es Wachstum in einem anderen, der dieses sogar massiv überkompensierte. Die Zahl der Arbeitsplätze in den USA in dem Betrachtungszeitraum von 1850 bis 2015 dürfte sich mindestens im Gleichschritt mit der Bevölkerungsentwicklung verzehnfacht haben. Der Staat würde dafür nicht benötigt. Hätte er sich groß eingemischt, wäre es wohl nicht so gut gelaufen.